Abschnitt 12 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel enthält eine weitere Reise und eine antiquarische Entdeckung. Herrn Pickwicks Entschluss, einer Parlamentswahl anzuwohnen. Manuskript des alten Geistlichen. Eine Nacht der Ruhe in dem tiefen Schweigen von Dingley Dell und der Spaziergang einer Stunde in der duftigen, erfrischenden Morgenluft reichten hin, bei Herrn Pickwick die Folgen der vorangegangenen Körperermüdung und Gemütsbedrückung zu verscheuchen. Dieser treffliche Mann war zwei ganze Tage von seinen Freunden und Jüngern getrennt gewesen, und es gehört keine gewöhnliche Fantasie dazu, den Grad der Freude und des Entzückens zu schildern, womit er Herrn Winkle und Herrn Snodgrass begrüßte, als er diesen Herren auf dem Heimwege von seinem früheren Spaziergange begegnete. Die Freude war wechselseitig, denn wer hätte Herrn Pickwicks strahlendes Gesicht sehen können, ohne an dem, was in seinem Innern vorging, teilzunehmen? Aber doch schien auf den Zügen seiner Begleiter eine Wolke zu schweben, die dem großen Manne nicht entgehen konnte und die er sich durchaus nicht zu enträtseln wusste. Es lag etwas Geheimnisvolles in ihrem Wesen, das ihn umso mehr beunruhigte, je ungewöhnlicher es war. »Und was«, sagte Herr Pickwick, nachdem er seinen beiden Freunden die Hand gedrückt und sie sich gegenseitig aufs Herzlichste bewillkommt hatten, »was macht Tubman?« Herr Winkle, an den diese Frage vornehmlich gerichtet war, schwieg. Er wandte das Gesicht ab und schien von einer wehmütigen Erinnerung ergriffen zu werden. »Snodgrass«, sagte Herr Pickwick ernst, »was macht unser Freund? Er ist doch nicht krank?« »Nein«, versetzte Herr Snodgrass, und eine Träne zitterte an seiner sentimentalen Wimper wie ein Regentropfen an einem Fensterrahmen. »Nein, er ist nicht krank.« Herr Pickwick blieb stehen und sah abwechselnd bald den einen, bald den anderen seiner Freunde an. »Winkle, Snodgrass«, rief Herr Pickwick, »was soll das heißen? Wo ist unser Freund? Was ist vorgefallen? Sprecht, ich bitte, ich beschwöre, nein, ich befehle es euch, sprecht!« Es lag eine Feierlichkeit, eine Würde in Herrn Pickwicks Benehmen, denen sich nicht widerstehen ließ. »Er ist fort«, sagte Herr Snodgrass. »Fort«, rief Herr Pickwick, »fort?« »Fort«, wiederholte Herr Snodgrass. »Wo«, rief Herr Pickwick, »wir können nur Vermutungen anstellen, welche uns diese Zeilen an die Hand geben«, entgegnete Herr Snodgrass, indem er ein Schreiben aus seiner Tasche zog und es seinem Freunde überreichte. »Gestern Morgen, als ein Brief von Herrn Wardle mit der Meldung einlief, dass er auf den Abend seine Schwester zurückbringen würde, bemerkten wir, dass die Schwermut, welcher sich unser Freund tags zuvor schon hingegeben hatte, zunahm. Bald nachher verschwand er. Wir vermissten ihn den ganzen Tag über, und am Abend brachte uns der Stallknecht aus der Krone in Muggleton diesen Brief. Tubman hatte ihn am Morgen dort gelassen, mit der ausdrücklichen Einschärfung, ihn vor Abend nicht abzugeben.« Herr Pickwick öffnete den Brief. Es war die Handschrift seines Freundes und enthielt folgende Zeilen. »Mein lieber Pickwick, Sie, mein teurer Freund, sind außer dem Bereich vieler Gebrechlichkeiten und Schwächen, welchen der gewöhnliche Mensch so gerne anheimfällt. Sie wissen nicht, was es heißt, auf einmal von einem lieblichen, bezaubernden Wesen verlassen zu sein und das Opfer eines Elenden zu werden, der unter der Maske der Freundschaft die grinsende Fratze der Arglist verbarg. Ich hoffe auch, dass Sie es nie erfahren mögen. Ein Brief unter der Adresse Lederne Flasche, Cobham in Kent wird an mich gelangen, wenn ich noch am Leben bin. Ich fliehe den Anblick einer Welt, die mir verhasst geworden ist. Sollte ich sie ganz und gar verlassen, so bemitleiden Sie mich und vergeben Sie mir. Das Leben, mein lieber Pickwick, ist mir unerträglich geworden. Der Mut, der in der Seele flammend ist, des Lastträgers Tragriemen, in dem die schwere Bürde der Erdenmühen und Erdensorgen ruht. Nehmen Sie ihn weg, so erdrückt uns das Gewicht. Teilen Sie dies Rachel mit. Ach, dieser Name, Tracy Tupman. »Wir müssen auf der Stelle von Dingley Dell aufbrechen«, sagte Herr Pickwick, als er das Schreiben wieder zusammenlegte. »Es wäre nach dem, was vorgefallen, unter keinen Umständen für uns schicklich, länger hier zu bleiben. Wir haben die Verpflichtung, unserem Freunde zu folgen und ihn aufzusuchen.« Mit diesen Worten ging er nach dem Hause voran. Er tat daselbst unverzüglich sein Vorhaben kund und blieb trotz der dringlichsten Bitten unerschütterlich. Geschäfte, sagte er, forderten seine unverzügliche Abreise. Der alte Geistliche war zugegen. »Wie ist's Ihnen wirklich ernst abzureisen?«, sagte er, indem er Pickwick beiseite nahm. Herr Pickwick wiederholte seine frühere Versicherung. »So empfangen Sie hier ein kleines Manuskript«, fuhr der alte Herr fort, »von dem ich mir das Vergnügen versprach, es Ihnen selbst vorzulesen. Ich fand es unter den hinterlassenen Papieren eines Freundes von mir, eines Arztes an dem Irrenhaus unserer Grafschaft, die mir zum Verbrennen oder Aufbewahren, je nachdem ich es für gut fände, überantwortet wurden. Ich kann kaum glauben, dass das Manuskript wirklich von einem Irren herrührt, obschon es keinesfalls die Handschrift meines Freundes ist. Mag es übrigens wirklich das Konzept eines Wahnsinnigen oder den Rasereien irgendeines Unglücklichen nachgebildet sein, was mir wahrscheinlicher dünkt, lesen Sie es und urteilen Sie dann selbst.« Herr Pickwick nahm das Manuskript und verabschiedete sich von dem wohlwollenden alten Herrn unter vielen Achtungs- und Freundschaftsversicherungen. Schwerer wurde der Abschied von den Bewohnern Manor Farms, bei denen sie so viele Liebe und Gastfreundschaft genossen hatten. Herr Pickwick küsste die jungen Damen, wir hätten beinahe gesagt, als ob sie seine eigenen Töchter gewesen wären, doch schien diesem Gruße ein bisschen zu viel Feuer beigemengt zu sein, als dass diese Vergleichung ganz passend wäre. Umarmte die Dame mit der Zärtlichkeit eines Sohnes und pätschelte die roten Wangen der Dienstmädchen in ziemlich patriarchalischer Weise, während er in die Hände einer jeden einige wesentliche Beweise seines Wohlwollens gleiten ließ. Noch herzlicher war der Abschied von ihrem wackeren alten Wirte und Herrn Trundle, und sie vermochten sich erst von den freundlichen Menschen loszureißen, als endlich nach vielem Rufen Herr Snodgrass aus einem dunklen Gange auftauchte, dem bald nachher Emilie mit nicht ganz so wie sonst leuchtenden Augen folgte. Sie sahen oft nach Manor Farm zurück, als sie langsam weitergingen, und Herr Snodgrass warf manches Kusshändchen nach einem Gegenstand in die Luft, der ziemlich wie ein Damentaschentuch aussah und so lange aus einem der oberen Fenster flatterte, bis sie in einen Feldweg einbogen und die Hecken das alte Haus verbargen. In Muggleton verschafften sie sich eine Mietkutsche nach Rochester. Als sie an dem letztgenannten Orte anlangten, hatte sich das Übermaß ihres Schmerzes so weit gelegt, dass sie ein splendides Mittagessen zu sich nehmen konnten, und sobald sie die nötigen Weisungen hinsichtlich des Weges eingeholt hatten, setzten sich die drei Freunde wieder in Bewegung, um eine Nachmittagsfußpartie nach Cobham zu machen. Es war ein köstlicher Spaziergang, ein angenehmer Juni-Nachmittag, wobei sie der Weg durch einen dichten, schattigen Wald führte. Der kühle, leichte Wind säuselte sanft in dem reichen Blätterwerke, und die Vögel auf den Zweigen belebten die Landschaft durch ihre Lieder. Moos und Efeu bedeckte dicht die Rinde der alten Bäume, und das sanfte Grün des Rasens bekleidete den Grund wie ein seidener Teppich. Sie gelangten in einen offenen Park mit einer alten Halle in der wunderlichen und pittoresken Bauart aus Elisabeths Zeiten. Auf jeder Seite zeigten sich lange Alleen aus stattlichen Eichen und Ulmen. Große Rudel von Hochwild labten sich an dem frischen Grase, und hin und wieder lief ihnen ein aufgeschreckter Hase mit derselben Schnelligkeit über den Weg, mit der die von den leichten Wolken geworfenen Schatten einem Sommerlüftchen gleich über eine sonnige Landschaft dahinfliegen. »Oh, wenn doch«, rief Herr Pickwick, sich in der Gegend umsehend, »wenn doch alle, die mit unserem Freunde das gleiche Leiden bedrückt, hierher kämen. Gewiss, die frühere Liebe zu der Welt müsste bald wieder zurückkehren.« »Mir aus der Seele gesprochen«, sagte Herr Winkle. Und in der Tat, fügte Herr Pickwick nach einer halben Stunde, während welcher sie bei einem Dorfe angelangt waren, wenn man dabei ins Auge fasst, dass ein Menschenhasser diesen Park geschaffen hat, so muss man sagen, dass er der schönste und lieblichste Aufenthalt ist, der mir je zu Gesichte kam. Auch hiermit waren sowohl Herr Winkle als Herr Snodgrass einverstanden. Sie fragten nun nach der ledernen Flasche und wurden an ein reinliches und bequemes Dorfwirtshaus gewiesen, in das die drei Reisenden traten und sich nach einem Herrn namens Tubman erkundigten. »Führe die Herren ins Gastzimmer, Tom«, sagte die Wirtin. Ein stämmiger Bauernbursche öffnete an dem Ende der Hausflur eine Tür, und die drei Freunde traten in ein langes, niedriges Zimmer, in welchem eine große Anzahl von gepolsterten Sesseln mit hohen, wunderlich geschnitzten Lehnen stand und eine Reihe alter Porträts und rau kolorierter antiquarischer Bilder die Wände zierten. Am oberen Ende befand sich eine gedeckte Tafel mit gebratenem Geflügel, Schinken, Bier und dergleichen, hinter welchem Herr Tubman in einer Weise beschäftigt war, die auf nichts weniger als auf einen lebensüberdrüssigen Menschen schließen ließ. Bei dem Eintritt seiner Freunde legte Herr Tubman Messer und Gabel nieder und trat ihnen mit einer Miene voll Trauer entgegen. »Ich erwartete nicht, Sie hier zu sehen«, sagte er, Herrn Pickwicks Hand ergreifend. »Es ist recht gütig.« »Ach«, sagte Herr Pickwick, indem er sich niedersetzte und den Schweiß, welchen ihm der Spaziergang ausgetrieben, von der Stirne wischte. »Beendigen Sie einmal und kommen Sie dann ein wenig mit mir ins Freie. Ich wünsche, allein mit Ihnen zu sprechen.« Herr Tubman tat, was von ihm verlangt wurde, und Herr Pickwick labte sich inzwischen bei einer Kanne Bier. Die Mahlzeit wurde schleunig abgemacht, und beide gingen nun miteinander hinaus. Man sah sie ungefähr eine halbe Stunde in dem Kirchhof auf- und abspazieren, in welcher Zeit Herr Pickwick sich alle Mühe gab, den fürchterlichen Entschluss seines Freundes zu bekämpfen. Eine Wiederholung seiner Gründe wäre jedoch ein fruchtloses Unterfangen, denn welche Sprache vermöchte die Kraft und den Ausdruck wiederzugeben, die das ganze Benehmen des Argumentators begleitete? Ob Herr Tubman bereits seiner Einsamkeit müde war oder ob er der eindringlichen Beredsamkeit seines Freundes nicht ganz widerstehen konnte, gleichviel, das Faktum ist, dass er nicht widerstand. »Es kümmere ihn wenig«, sagte er, »wo er den Rest seines kümmerlichen Daseins hinschleppe. Und da sein Freund einmal einen so großen Wert auf seine unbedeutende Begleitung lege, so wolle er sich's ja gefallen lassen, ferner an seinen Abenteuern teilzunehmen.« Herr Pickwick lächelte. Sie drückten sich die Hände und gingen zurück, um sich mit ihren Gefährten zu vereinigen. In diesem Augenblicke machte Herr Pickwick eine unsterbliche Entdeckung, welche der Stolz und der Ruhm seiner Freunde war und die Altertumsforscher aller Länder mit dem giftigsten Neide erfüllte. Sie waren an der Türe ihres Gasthauses vorbeigekommen und ein wenig ins Dorf hinuntergegangen, ehe sie sich der Stelle entsinnen konnten, wo es wirklich stand. Als sie wieder umkehrten, fiel Herrn Pickwicks Auge auf einen kleinen, zerbrochenen Stein vor der Türe eines Bauernhauses, der halb in der Erde stak. Er blieb stehen. Das ist doch sonderbar, sagte Herr Pickwick. Was ist sonderbar? Fragte Herr Tupman, der jeden Gegenstand in seiner Nähe ansah, nur den rechten nicht. Gott behüte uns, was gibt's denn? Das Letztere war der Ausdruck eines nicht zu bewältigenden Erstaunens durch den Umstand veranlasst, dass Herr Pickwick ganz begeistert von seiner Entdeckung vor dem kleinen Steine auf die Knie niederfiel und mit seinem Taschentuche den Schmutz davon abzuwischen begann. »Da ist eine Inschrift«, sagte Herr Pickwick. »Ist's möglich?« versetzte Herr Tupman. »Ich kann unterscheiden«, fuhr Herr Pickwick fort, indem er aus Leibeskräften rieb und mit der höchsten Spannung durch seine Brille sah. »Ich kann unterscheiden ein Kreuz und ein B und dann ein T. Das ist wichtig«, fügte Herr Pickwick aufspringend bei. »Es ist irgendeine sehr alte Inschrift, vielleicht schon älter als die alten Armenhäuser dieses Orts. Sie darf nicht verloren gehen.« Er klopfte an die Türe des Bauernhauses. Der Besitzer öffnete. »Wisst ihr mir nicht anzugeben, wie dieser Stein hierher kam, mein Freund?« fragte der wohlwollende Herr Pickwick. »Nein, Sir«, antwortete der Bauer höflich, »er liegt schon hier viel früher, als ich oder einer von uns geboren wurde.« Herr Pickwick warf einen triumphierenden Blick auf seinen Gefährten. »Ihr legt vermutlich keinen besonderen Wert darauf«, sagte Herr Pickwick zitternd vor innerer Beklemmung. »Würdet ihr ihn nicht verkaufen?« »Ach, wer würde ihn wohl kaufen?« fragte der Mann mit einem Ausdrucke in seinem Gesicht, der wahrscheinlich sehr pfiffig sein sollte. »Mit einem Wort, ich gebe euch 10 Schillinge dafür, wenn ihr ihn für mich herausgraben wollt«, entgegnete Herr Pickwick. Man kann sich das Erstaunen des ganzen Dorfes vorstellen, als Herr Pickwick den Stein, der mit einem einzigen Spatenriss dem Grunde entnommen war, unter nicht geringer körperlicher Anstrengung eigenhändig nach dem Wirtshaus trug, und denselben, nachdem er ihn zuvor sorgfältig gewaschen, auf den Tisch legte. Das Frohlocken und die Freude der Pickwickier kannte keine Grenzen, als endlich ihre Geduld und ihre Emsigkeit im Waschen und Abkratzen mit einem günstigen Erfolg gekrönt wurde. Der Stein war uneben und zerbrochen, die Buchstaben standen schief und unregelmäßig, demungeachtet aber ließ sich das folgende Bruchstück einer Inschrift deutlich entziffern. »Kreuz BILSTVMPSSEINGRAE N.Z.EICHEN.« Herrn Pickwicks Augen leuchteten vor Entzücken, als er sich niedersetzte und den aufgefundenen Schatz von allen Seiten betrachtete. Er hatte das höchste Ziel seines Ehrgeizes erreicht. In einer wegen der Überreste aus früheren Jahrhunderten berühmten Grafschaft, in einem Dorfe, in dem sich gegenwärtig noch einige Denkwürdigkeiten älterer Zeiten vorfanden, hatte er, der Präsident des Pickwick-Clubs, eine seltsame und merkwürdige Inschrift von unzweifelhaft antikem Charakter entdeckt, welche der Beobachtung so vieler gelehrter Forscher vor ihm entgangen war. Er konnte kaum dem Zeugnis seiner Sinne trauen. Dies, sagte er, gibt den Ausschlag. Wir kehren morgen nach London zurück. Morgen? Riefen seine verwunderten Begleiter. Ja, morgen, sagte Herr Pickwick. Dieser Schatz muss rasch nach einem Orte gebracht werden, wo er mit Muße gründlich untersucht und gehörig verstanden werden kann. Auch habe ich noch einen anderen Grund für diesen Schritt. In einigen Tagen findet eine Parlamentswahl in dem Flecken Eatanswill statt, in welchem Herr Perker, ein Gentleman, den ich kürzlich kennenlernte, als Agent für einen der Kandidaten auftreten wird. Wir wollen Zeugen davon sein und eine Szene, die für jeden Engländer von so hoher Wichtigkeit ist, aufs sorgfältigste beobachten. Ja, das wollen wir, stimmten die drei Freunde aufs Lebhafteste ein. Herr Pickwick sah umher. Die Wärme und Anhänglichkeit seiner Jünger entzündete eine begeisterte Glut in seinem Innern. Er war ihr Führer und er fühlte es. Wir wollen dieses glückliche Zusammentreffen mit einem erfreuenden Gläschen zelebrieren, sagte er. Dieser Vorschlag wurde, wie die früheren, mit einstimmigem Beifall aufgenommen und nachdem Herr Pickwick den wichtigen Stein in einem von der Wirtin erkauften Bretterkistchen versorgt hatte, setzte er sich oben an dem Tische in einen Armstuhl. Sie verbrachten den Abend in heiterem Genusse und froher Unterhaltung. Es war 11 Uhr vorbei, eine späte Stunde für das kleine Dorf Cobham. Als sich Herr Pickwick nach dem Schlafgemache begab, das zu seiner Aufnahme zugerüstet worden war. Er öffnete das mit einem Gitter verwahrte Fenster, stellte das Licht auf den Tisch und erging sich in einer Reihe von Betrachtungen über die rasch aufeinanderfolgenden Begebnisse der letzten 2 Tage. Ort und Stunde war dem Nachdenken gleich günstig und Herr Pickwick wurde erst daraus geweckt, als die Turmuhr 12 verkündete. Der erste Glockenton schlug feierlich an sein Ohr, sobald aber der letzte ausgeklungen hatte, wurde ihm die tiefe Stille unerträglich. Es war ihm fast, als hätte er einen Freund verloren. Er fühlte sich angegriffen und aufgeregt, weshalb er sich hastig entkleidete und das Licht auf dem Kamin stellte und zu Bette ging. Jeder hat wohl schon den unbehaglichen Gemütszustand erfahren, in welchem das Gefühl körperlicher Ermattung vergebens gegen die Schlaflosigkeit ankämpft. Auch bei Herrn Pickwick war dies gegenwärtig der Fall. Er warf sich von der einen Seite auf die andere und schloss beharrlich die Augen, als wolle er dadurch den Schlummer beschmatzen, aber vergeblich. Lag nun der Grund in der ungewohnten Anstrengung des Tages, in dem genossenen Grog oder in dem fremden Bette, wie dem auch sein mag, seine Gedanken kehrten ohne Unterlass zu den grausigen alten Bildern in der Gaststube und zu den alten Legenden zurück, wozu dieselben im Verlaufe des Abends Anlass gegeben hatten. Nachdem er sich in dieser Weise eine Stunde ruhelos umhergeworfen hatte, kam er zu der unbehaglichen Überzeugung, dass er vergeblich einzuschlafen versuche, weshalb er aufstand und sich teilweise ankleidete. Alles, dachte er, ist besser als das Daliegen in Phantasien der allerschrecklichsten Art. Er sah zum Fenster hinaus. Es war sehr dunkel. Er ging im Zimmer auf und ab und fühlte sich höchst einsam. Er war etliche Male vom Fenster zur Türe und von der Türe zum Fenster spaziert, als ihm zum ersten Male das Manuskript des alten Geistlichen wieder ins Gedächtnis kam. Ein guter Einfall. Bot es wenig Interesse, so mochte es ihn vielleicht in Schlaf wiegen. Er holte es daher aus seiner Rocktasche, rückte einen kleinen Tisch an die Seite seines Bettes, schneuzte das Licht, setzte seine Brille auf und schickte sich zum Lesen an. Es war eine wunderliche Handschrift, die Blätter bekleckst und beschmutzt. Auch der Titel hatte etwas Unheimliches und Herr Pickwick konnte sich nicht entbrechen, ängstliche Blicke im Zimmer umherzuwerfen. Nach einiger Überlegung fühlte er jedoch die Albernheit, solchen Gefühlen Raum zu geben. Er putzte das Licht abermals und las wie folgt: Manuskript eines Irren. Ja, eines Irren, wie mir dieses Wort vor vielen Jahren ins Herz geschnitten hätte. Wie es das Entsetzen, das mich zuweilen anzuwandeln pflegte, geweckt und das Blut glühend und zischend durch meine Adern gejagt haben würde, bis der kalte Tau der Angst in großen Tropfen auf meiner Haut gestanden hätte und meine Knie vor Furcht eingeknickt wären. Aber jetzt liebe ich es. Es ist ein schönes Wort. Zeigt mir den Monarchen, dessen finsteres Zürnen je so gefürchtet worden wäre, als der starre Blick des Wahnsinns, dessen Stricke und Beile nur halb so sicher wären, als der Griff eines Tollen. Haha, es ist etwas Großes, wahnsinnig zu sein, angesehen zu werden wie ein wilder Löwe durch die Stäbe des Eisengitters, die lange stille Nacht durch zu heulen und mit den Zähnen zu knirschen und lustig mit den Ketten da rein zu klirren und dann im Entzücken über diese köstliche Musik sich im Stroh zu wälzen und zu wühlen. Es lebe das Tollhaus. Oh, es ist ein herrlicher Aufenthalt. Ich erinnere mich der Zeit, wo mich der Gedanke, wahnsinnig zu sein, mit einem solchen Entsetzen erfüllte, dass ich oft, wenn ich aus dem Schlafe auffuhr, auf die Knie niederfiel und brünstig zu Gott flehte, er möchte mich mit dem Fluche meiner Familie verschonen. Dass ich den Anblick der Heiterkeit und des Glückes floh, um mich an einsamen Orten zu verbergen und dass ich manche schleppende Stunde hinbrachte, um die Fortschritte des Fiebers zu beobachten, das mein Gehirn verzehrte. Ich wusste, dass der Wahnsinn meinem Blute beigemischt war und in dem Mark meiner Knochen steckte. Dass zwar eine Generation von dieser Pest bewahrt geblieben, aber dass ich der Erste wäre, bei dem sie wieder ins Leben treten würde. Ich wusste, dass es so sein musste, dass es immer so gewesen und dass es immer so sein würde. Und wenn ich mich in einem vollen Saale in irgendeine dunkle Ecke zurückzog und die Leute flüstern, sich zuwinken und die Augen nach mir richten sah, so wusste ich, dass sie von dem zum Wahnsinn Verdammten sprachen und schlich hinweg, um in der Einsamkeit meinen Träumereien nachzuhängen. So währte es Jahre, lange, lange Jahre. Die Nächte hier sind hin und wieder auch lang, sehr lang. Aber sie sind nichts gegen die peinlichen, ruhelosen Nächte und die schrecklichen Träume, die mich damals heimsuchten. Ein Schauder überläuft mich, wenn ich nur daran denke. Große, düstere Gestalten mit tückischen, höhnenden Gesichtern drückten sich in die Ecken meines Schlafgemachs und beugten sich des Nachts über mein Bette, um mich wahnsinnig zu machen. Sie erzählten mir in leisem Flüstern, der Boden des alten Hauses, in dem der Vater meines Vaters starb, sei von seinem Blute befleckt, das er in tollem Wahnsinne selber vergoss. Ich hielt mir die Ohren zu, aber es schrie in meinem Kopfe, bis das Zimmer wieder dröhnte, dass zwar eine Generation vor ihm vor Wahnsinn bewahrt geblieben, dass aber dessen Großvater jahrelang an die Erde gefesselt gewesen wäre, damit er sich nicht selbst in Stücke risse. Ich wusste, dass sie mir die Wahrheit sagten. Ich wusste es nur zu gut. Ich hatte es jahrelang vorher schon ausgefunden, obgleich man es mir zu verbergen suchte. Haha, ich war ihnen zu schlau, obgleich sie mich für toll hielten. Endlich kam der Wahnsinn zum Ausbruch, und nun nahm es mich Wunder, wie ich mich je davor hätte fürchten können. Ich konnte jetzt unter die Leute gehen und mit ihnen lachen und schreien, so gut als einer. Ich wusste, dass ich wahnsinnig war, aber sie hatten nicht die mindeste Ahnung davon. Wie entzückt war ich in meinem Innern über den Streich, den ich ihnen jetzt spielte. Ihnen, die früher auf mich deuteten und nach mir blinzelten, als ich noch nicht toll war, sondern nur in der Furcht lebte, ich könnte es eines Tages werden. Und wie jauchzte ich vor Freude, wenn ich allein war und dachte, wie gut ich mein Geheimnis zu bewahren wusste und wie rasch meine Freunde von mir weichen würden, wenn sie die Wahrheit erführen. Ich hätte vor Lust laut aufschreien mögen, wenn ein lärmender Zechgenosse allein mit mir speiste und ich mir das Leichengesicht und die bebenden Beine des Burschen vorstellte, wenn er gewusst hätte, dass der liebe Freund, der neben ihm saß und sein Messer schärfte, ein Toller wäre, der die Macht und halb auch den Willen hätte, das gefährliche Werkzeug in sein Herz zu stoßen. Oh, es war ein lustiges Leben. Reichtümer flossen mir zu, Schätze ergossen sich in meine Kassen und ich schwelgte in Vergnügungen, deren Genuss in dem Bewusstsein meines wohlverhehlten Geheimnisses einen tausendfältigen Wert für mich bekam. Ich erbte weitläufige Besitzungen. Das Gesetz, sogar das adleraugige Gesetz, ließ sich täuschen und spielte bestrittene Tausende in die Hand eines Wahnsinnigen. Wo war der Verstand der scharfsichtigen, so betitelten vernünftigen Leute? Wo die Gewandtheit der Rechtsgelehrten, die sonst so leicht Nullitätsgründe aufzufinden wissen? Die Schlauheit des Tollen hatte sie alle überlistet. Ich hatte Geld. Wie machte man mir den Hof? Ich verschwendete es. Wie wurde ich gepriesen? Wie sich jene drei stolzen, hochmütigen Brüder vor mir demütigten? Und auch der alte, grauköpfige Vater. Welche Achtung, welche Ehrerbietigkeit, welche aufopfernde Freundschaft. Ja, er betete mich an. Der alte Mann hatte eine Tochter, die jungen Männer eine Schwester und alle fünf waren arm. Ich war reich, und als ich das Mädchen heiratete, sah ich in dem triumphierenden Lächeln, das auf den Gesichtern ihrer dürftigen Verwandten spielte, dass sie sich des Gelingens ihres wohlangelegten Planes und der schönen Beute freuten. Es war an mir, zu lächeln. Zu lächeln? Nein, laut hinaus zu brüllen, die Haare zu zerraufen und auf der Erde zu kugeln, vor lauter Entzücken. Sie ließen sich's nicht träumen, die Tochter und Schwester an einen Wahnsinnigen verkuppelt zu haben. Doch halt, wenn sie es auch gewusst hätten, würden sie das Mädchen geschont haben? Das Glück einer Schwester gegen das Gold ihres Gatten, ist es mehr als die leichteste Feder, die ich in die Luft blasen kann gegenüber der glänzenden Kette, die meinen Körper schmückt? In einem Punkte wurde ich übrigens trotz meiner Schlauheit getäuscht. Wäre ich nicht wahnsinnig gewesen, denn obgleich die Tollen sonst gescheit genug sind, so stellt sich doch hin und wieder eine Verwirrung bei ihnen ein, so würde ich doch gewusst haben, dass das Mädchen weit lieber kalt und steif in einem bleiernen Sarge, denn als beneidete Braut in meinen Prunkgemächern gelegen wäre. Ich würde gewusst haben, dass ihr Herz einem schwarzäugigen Jungen gehörte, dessen Namen ich einmal in dem Flüstern ihres unruhigen Schlafes nennen hörte, wobei sie zugleich Andeutungen fallen ließ, sie sei mir geopfert worden, um den alten, weißköpfigen Mann und die hochmütigen Brüder der Dürftigkeit zu entreißen. Ich kann mich auf Gestalten und Gesichter nicht mehr recht erinnern, aber ich weiß, dass das Mädchen schön war. Ich weiß das ganz gewiss, denn in hellen Mondnächten, wenn ich aus dem Schlafe auffahre, sehe ich still und regungslos in einem Winkel dieser Zelle eine leichte, welke Gestalt mit langen, schwarzen, über die Schultern fallenden Locken stehen, die sich von keinem irdischen Winde bewegen, die Augen starr auf mich gerichtet, ohne je damit zu zucken oder sie zu schließen. Psst, das Blut strömt mir eiskalt zum Herzen, während ich dies niederschreibe. Die Gestalt ist die ihrige. Das Gesicht ist sehr blass und die Augen glänzen wie Glas. Aber ich kenne sie wohl. Diese Gestalt bewegt sich nie. Verzieht nie die Stirne und den Mund, wie es die anderen tun, die bisweilen diesen Ort erfüllen. Aber sie ist mir sogar noch schrecklicher als die Gespenster, die mich vor Jahren zum Wahnsinn verlockten. Sie kommt eben aus dem Grabe und hat ganz das Aussehen einer Leiche. Fast ein Jahr lang sah ich dieses Gesicht immer blasser werden. Fast ein Jahr lang sah ich Tränen über die trauervollen Wangen rinnen, ohne dass ich den Grund kannte. Aber endlich kam ich doch darauf. Man konnte es mir nicht länger verbergen. Sie hatte mich nie geliebt und ich glaubte auch nie, dass sie mich liebte. Sie verachtete meinen Reichtum und hasste den Glanz, der sie umgab. Das hatte ich nicht erwartet. Sie liebte einen anderen. An eine solche Möglichkeit hatte ich nie gedacht. Seltsame Gefühle bemächtigten sich meiner, und irgendeine geheimnisvolle Macht flüsterte mir Gedanken zu, die in meinem Hirne wirbelten und tobten. Sie hasste ich nicht, wohl aber den Menschen, um den sie immer weinte. Ich beklagte das elende Leben, zu dem sie von ihren kalten und selbstsüchtigen Verwandten verdammt worden war. Ich wusste, dass sie nicht lange leben konnte, aber der Gedanke, sie möchte vor ihrem Tode einem unglücklichen Geschöpfe das Leben geben, das die Bestimmung trüge, den Wahnsinn auf seine Sprösslinge fortzupflanzen, gab den Ausschlag. Ich fasste den Entschluss, sie zu ermorden. Viele Wochen trug ich mich mit dem Gedanken, sie zu vergiften, dann sie zu ertränken und dann sie zu verbrennen. Ein herrliches Schauspiel, das große Haus in Flammen, in dem das Weib des Wahnsinnigen zu Asche brannte. Dann auch noch der Spaß, eine große Belohnung für die Entdeckung des Täters auszusetzen und einen vernünftigen Menschen für eine Tat, die er nie beging, im Winde baumeln zu sehen, und all dies durch die Schlauheit eines Wahnsinnigen. Ich dachte oft an diesen Plan, aber endlich gab ich ihn wieder auf. Oh, welch eine Lust ist es, Tag für Tag Rasiermesser zu streichen, die Schärfe der Schneide zu befühlen und an das Klaffen zu denken, das ein Schnitt mit diesem dünnen, glänzenden Stahle hervorbringen würde. Endlich flüsterten mir die Geister, die mich früher so oft besucht hatten, ins Ohr, die Zeit wäre gekommen, und drückten mir dabei das offene Rasiermesser in die Hand. Ich fasste es mit festem Griffe, stand leise von dem Bette auf und beugte mich über mein schlafendes Weib. Ihr Gesicht war mit den Händen bedeckt. Ich entfernte sie sachte, und sie sanken auf ihre Brust. Sie hatte geweint, denn ihre Wangen trugen noch die feuchten Spuren von Tränen. Ihr Gesicht war sanft und ruhig, und in dem Augenblicke, als ich sie so betrachtete, überflog ein leichtes Lächeln ihre blassen Züge. Ich legte leise meine Hand auf ihre Schulter. Sie fuhr auf, aber nur ob eines vorübergehenden Traumgesichts. Ich beugte mich abermals vorwärts. Sie schrie und erwachte. Eine einzige Bewegung meiner Hand würde für immer jeden Laut aus ihrer Kehle erstickt haben. Aber ich war erschreckt und trat zurück. Ihre Augen waren fest auf die meinigen geheftet. Ich weiß nicht, wie es zuging, aber sie schüchterten mich ein und schlugen meinen Mut nieder. Sie erhob sich aus dem Bette, aber unverwandt ihre Blicke auf mich gerichtet. Ich zitterte, das Rasiermesser war in meiner Hand, aber ich konnte nicht von der Stelle. Sie ging auf die Türe zu. Als sie in die Nähe derselben kam, drehte sie sich um und wandte die Augen von meinem Gesichte ab. Der Zauber war zerstört. Ich sprang auf sie zu und umfasste ihren Arm. Schrei folgte auf Schrei und sie sank zur Erde. Jetzt hätte ich sie, ohne ein Widerstreben befahren zu müssen, ermorden können, aber der Lärm hatte alles im Hause auf die Beine gebracht. Ich hörte Fußtritte auf den Treppen, brachte das Rasiermesser wieder an seinen Ort, öffnete die Tür und rief laut nach Hilfe. Man kam, hob sie auf und legte sie wieder auf ihr Bett. So lag sie einige Stunden besinnungslos da, aber mit dem Leben und der Sprache kehrte nicht auch die Vernunft wieder. Sie tobte in wilden und wütenden Delirien. Man rief Ärzte herbei, große und berühmte Männer, die in prächtigen Equipagen mit wunderschönen Pferden und prunkenden Livreebedienten vorfuhren. Sie kamen wochenlang kaum von ihrem Bette. Endlich hielten sie ein Konsilium, in dem sie sich mit leisen und feierlichen Stimmen in einem Nebenzimmer miteinander berieten. Einer, der renommierteste unter ihnen, nahm mich sodann beiseite, bat mich, ich solle mich auf das Schlimmste gefasst machen, und erklärte mir, dem Wahnsinnigen, dass mein Weib wahnsinnig sei. Er stand mit mir an einem offenen Fenster, blickte mir ins Gesicht und seine Hand ruhte dabei auf meinem Arme. Mit einem Rucke hätte ich ihn auf die Straße hinunterschleudern können. Es wäre ein köstlicher Spaß gewesen, wenn ich es getan hätte, aber mein Geheimnis stand auf dem Spiele. und so ließ ich ihn gehen. Ein paar Tage nachher sagten sie mir, ich müsste meine Frau aufs Strengste beaufsichtigen lassen und ihr einen Wärter an die Seite geben. Ich ging ins Freie, wo mich niemand hören konnte, und lachte, dass die Luft von meinem Jauchzen widertönte. Sie starb des andern Tages. Der weißköpfige alte Mann folgte ihr zum Grabe, und die stolzen Brüder ließen eine Träne auf die starre Leiche der Unglücklichen fallen, deren Leiden sie, als sie noch lebte, mit ehernen Muskeln mit angesehen hatten. Alles das war Nahrung für meine innere Lust, und ich lachte beim Heimfahren von dem Leichenbegängnis hinter dem weißen Schnupftuch, welches ich vor mein Gesicht hielt, dass mir die Tränen ins Auge traten. Aber obgleich ich meinen Plan durchgeführt und sie unter die Erde gebracht hatte, so war ich doch unruhig und verstört, und ich fühlte, dass mein Geheimnis nicht lange mehr verborgen bleiben konnte. Ich vermochte nicht, die wilde Heiterkeit und Freude, die in meinem Innern kochte, zu verbergen. Ich musste ihr, wenn ich allein zu Hause war, durch Hüpfen, Tanzen, Zusammenschlagen der Hände und lautes Hinausbrüllen Luft machen. Ging ich aus und sah ich überall eine geschäftige Menge durch die Straßen oder nach dem Theater eilen, oder hörte ich Musik und bemerkte ich Tanzende, so fühlte ich eine so tobende Lust, dass ich in die Häuser hätte brechen, den Leuten Glied für Glied vom Leibe reißen und laut aufheulen mögen in tollem Entzücken. Aber ich knirschte mit den Zähnen, stampfte mit den Füßen auf die Erde und grub meine scharfen Nägel in meine Hände. Ich hielt mich gewaltsam zurück, und noch kein Mensch ahnte, dass ich wahnsinnig sei. Ich erinnere mich noch, obgleich dies unter die letzten Dinge gehört, deren ich mich noch entsinnen kann, denn von da an vermische ich die Wirklichkeit mit meinen Träumen, und da ich so viel zu tun habe, dass ich mit der größten Eile nicht fertig zu werden vermag, so gebricht es mir an Zeit, beide aus der wunderlichen Verwirrung, in der sie vor mir auftauchen, zu trennen. Ich erinnere mich noch, wie ich endlich meinen Zustand kund werden ließ. Haha! Es ist mir, als sähe ich noch die entsetzten Blicke, als fühlte ich noch die Leichtigkeit, womit ich sie von mir schleuderte, ihnen die geballten Fäuste in die aschfarbigen Gesichter schlug und dann auf den Flügeln des Windes dahin eilte, die schreiende und tobende Menge weit hinter mir zurücklassend. Die Kraft eines Riesen kehrt in meine Muskeln zurück, wenn ich nur daran denke. Da, seht, wie diese Eisenstange sich unter meinem wütenden Griffe biegt. Ich könnte sie zerbrechen wie einen dürren Ast, wenn nur nicht die langen Gänge mit den vielen Türen wären. Ich glaube nicht, dass ich mich zurechtfinden könnte, und wenn auch, ich weiß recht wohl, dass unten eiserne Tore sind, welche man immer verriegelt und verschlossen hält. Sie wissen, mit was für einem schlauen Tollen sie es zu tun haben, und sie sind stolz darauf, mich hier zu haben, um mich zeigen zu können. Lasst mich sehen. Ja, ich hatte einen Ausgang gemacht. Es war spät in der Nacht, als ich nach Hause kam, und ich traf den stolzesten der drei stolzen Brüder, der auf mich wartete, eines drängenden Geschäfts wegen, wie er sagte, ich erinnere mich noch recht gut. Ich hasste diesen Menschen mit dem ganzen Hasse des Wahnsinns. Oft und oft hatte es mir schon in den Fingern gejuckt, ihn zu zerreißen. Man sagte mir, dass er da wäre. Ich eilte rasch die Treppe hinauf. Er hatte mir etwas mitzuteilen. Ich entließ die Dienerschaft. Es war spät und wir befanden uns allein. Zum ersten Mal. Ich hielt anfangs meine Augen sorgfältig von ihm abgewandt, denn ich wusste, wovon er keine Ahnung hatte. Ja, ich freute mich der Überzeugung, dass die Glut des Wahnsinns wie strahlendes Feuer aus meinen Blicken leuchtete. Wir saßen einige Minuten schweigend da. Endlich fing er an zu sprechen. Meine trüglichen Ausschweifungen und die sonderbaren Reden so bald nach dem Tode seiner Schwester wären eine Kränkung ihres Andenkens. Wenn er dies mit vielen Umständen, die anfänglich seiner Beobachtung entgangen, zusammenhalte, so müsse er glauben, dass ich sie nicht gut behandelt hätte. Er wollte wissen, ob seine Annahme, ich beabsichtige, einen Schatten auf ihr Andenken zu werfen und ihre Familie zu kränken, richtig sei. Er sei es der Uniform, die er trage, schuldig, diese Erklärung zu fordern. Dieser Mensch hatte ein Offizierspatent bei der Armee. Ein Patent, das mit meinem Gelde und mit dem Elend seiner Schwester erkauft war. Er war der Rädelsführer des Komplottes, das mich verstricken und ihm Griffe in meine Kassen erlauben sollte. Er war das Hauptwerkzeug gewesen, womit man die Schwester zwang, mich zu heiraten, obgleich er wusste, dass ihr Herz jenem piependen Knaben gehörte. Seiner Uniform schuldig, der Livree seiner Schande. Ich wandte meine Augen nach ihm. Ich konnte nicht anders, aber ich sprach kein Wort. Ich sah die plötzliche Veränderung, die unter dem Glutstrahl meiner Blicke in ihm vorging. Er war ein kühner Mann, aber die Farbe entwich aus seinem Gesichte. Er rückte den Stuhl zurück. Ich rückte mit dem meinigen nach, und als ich lachte, ich war damals sehr lustig, sah ich, dass er schauderte. Ich fühlte, wie der Wahnsinn in mir aufbrauste. Er fürchtete sich vor mir. »Sie haben Ihre Schwester sehr geliebt, als sie noch am Leben war«, sagte ich. »Oh, gewiss, sehr geliebt.« Er sah unruhig im Zimmer umher, und ich gewahrte, wie seine Hand die Lehne seines Stuhles ergriff, aber er antwortete nicht. »Ha, elender Bube«, sagte ich. »Ich weiß alles. Ich bin dem höllischen Komplott, das ihr gegen mich geschmiedet, auf die Spur gekommen und weiß, dass ihr Herz an einem anderen hing, ehe ihr sie zwangt, mein Weib zu werden. Ich weiß es. Ich weiß es.« Er sprang von seinem Stuhle auf, schwang denselben in der Luft und rief mir zu, zurückzutreten, denn ich war ihm, während ich sprach, immer näher gerückt. Ich schrie eher, als ich sprach, denn ich fühlte ungestüme Leidenschaften durch meine Adern wirbeln, und die alten Geister flüsterten mir mit höhnendem Grinsen zu, ich solle ihm das Herz aus dem Leibe reißen. »Gott verdamme dich«, rief ich auffahrend und auf ihn losstürzend, »und ich habe sie getötet. Ich bin ein Wahnsinniger. Nieder mit dir. Blut, Blut muss ich sehen.« Ich warf den Stuhl, den er in seinem Entsetzen nach mir schleuderte, mit einem Schlage beiseite, rückte ihm auf den Leib, und wir beide stürzten mit einem dumpfen Krachen zur Erde. Ein herrlicher Kampf, denn er war ein großer, starker Mann, der sich um sein Leben wehrte, und ich ein Toller, der mit der Kraft des Wahnsinns rang und nach seinem Blute dürstete. Ich kannte keine Kraft, welche der meinigen die Spitze zu bieten vermochte, und ich hatte recht, abermals recht, obgleich ich wahnsinnig war. Sein Kämpfen wurde immer schwächer. Ich kniete auf seine Brust und umkrallte seine Rechte mit ehernen Griffen. Sein Gesicht wurde purpurrot, seine Augen sprangen aus dem Kopfe hervor, und er schien mich mit der hervortretenden Zunge zu verhöhnen. Ich drückte immer fester. Die Türe flog plötzlich geräuschvoll auf, und eine Menge Volkes drang herein, das sich gegenseitig zurief, den Wahnsinnigen zu ergreifen. Mein Geheimnis war verraten, und mein Kampf galt jetzt nur noch meiner Freiheit. Ich war, ehe mich noch eine Hand berührte, wieder auf den Beinen, stürzte mich auf die Angreifenden und bahnte mir mit so kräftigen Armen, als hätte ich ein Beil in der Hand, mit dem ich alles niederschmetterte, einen Weg. Ich erreichte die Türe, schwang mich über das Treppengeländer und befand mich im Nu auf der Straße. Ich eilte immer geradeaus, aber niemand wagte es, mich anzuhalten. Ich hörte den Ton von Fußtritten hinter mir und verdoppelte meine Hast. Die Tritte der Verfolger ließen sich immer schwächer und schwächer vernehmen und erstarben endlich ganz und gar. Aber immer noch jagte ich weiter über Sumpfgründe und Gräben, über Hecken und Zäune, unter wildem Jubelgeschrei, und die wunderlichen Wesen, die mich von allen Seiten umgaben, stimmten darin überein, dass die ganze Luft von dem Geheule erfüllt war. Ich wurde von den Armen der Dämonen getragen, die im Winde dahin fegten und alle Hindernisse vor sich niederwarfen. Das Getümmel und die Eile, womit sie mich fortzogen, machten mich schwindlig, bis sie mich endlich gewaltsam abschleuderten und ich mit einem schweren Falle auf die Erde stürzte. Als ich wieder erwachte, fand ich mich hier, hier in dieser lustigen Zelle, wo mich die Sonne selten besucht, deren Strahlen nur dazu dienen, mir die dunklen Schatten, die mich umringen, und die stumme Gestalt in ihrem Winkel zu zeigen. Wenn ich wachend daliege, so höre ich bisweilen wunderliche Rufe, die aus entfernten Teilen dieses großen Gebäudes zu mir dringen. Was sie zu bedeuten haben, weiß ich nicht, aber sie kommen nie von der bleichen Gestalt, die ihrer auch nicht einmal achtet. Von den ersten Schatten des Abends bis zum frühesten Licht des Morgens steht sie regungslos an demselben Platz, horcht auf die Musik meiner Eisenkette und sieht zu, wie ich in meinem Strohlager umherwühle. Am Schlusse dieses Manuskripts stand von einer anderen Hand geschrieben folgende Note: Der Unglückliche, dessen Zustand in den vorstehenden Zeilen geschildert ist, bietet ein trauriges Beispiel von den verderblichen Folgen schlechter Erziehung und so lange fortgesetzter Ausschweifungen, bis sich ihre Folgen nicht mehr gut machen ließen. Das wüste Leben seiner jüngeren Jahre hatte Fieber und Delirium erzeugt. In letzterem bemächtigte sich seiner die wunderliche Vorstellung, dass der Wahnsinn in seiner Familie erblich sei, eine Vorstellung, die sich auf eine wohlbekannte pathologische Theorie gründete, welche einesteils von den Ärzten scharf bestritten, andernteils mit Nachdruck festgehalten wird. Dies veranlasste einen Trübsinn, der nach und nach in entschiedenen, tobsüchtigen Wahnsinn überging. Es ist aller Grund zum Glauben vorhanden, dass die mitgeteilten Tatsachen freilich in ihrer Darstellung durch eine kranke Fantasie verdreht wirklich stattgefunden hatten, und wenn man die Verirrungen seiner Jugend kennt, so muss man sich nur wundern, dass seine Leidenschaften, sobald sie einmal des Zügels der Vernunft entbehrten, ihn nicht zu noch schrecklicheren Taten verleitet haben. Herrn Pickwicks Licht war ganz heruntergebrannt, als er mit dem Lesen des Manuskripts fertig war, und als das Licht plötzlich ohne ein vorangehendes warnendes Flackern auslöschte, schrak er in seinem aufgeregten Zustande lebhaft zusammen. Er warf hastig die Kleidungsstücke, die er beim Aufstehen angezogen, wieder ab, sah sich furchtsam im Gemache um, hüllte sich rasch in die Bettlaken und verfiel bald darauf in einen tiefen Schlaf. Der Morgen war schon weit vorgerückt und die Sonne schien herrlich in sein Schlafgemach, als er erwachte. Die Beklemmung der letzten Nacht war mit den dunklen Schatten, welche die Landschaft umfingen, gewichen, und er fühlte in seinem Innern die Leichtigkeit und Heiterkeit des Morgens. Nach einem kräftigen Frühstück machten sich die vier Reisenden, nebst einem Manne, der den Stein in dem Bretterkistchen trug, nach Gravesend auf den Weg. Sie erreichten diese Stadt gegen 1 Uhr. Ihr Gepäcke hatten sie bereits von Rochester aus nach London zurückschicken lassen, und da sie glücklicherweise auf einem Postwagen noch Außensitze fanden, so langten sie gesund und heiter noch denselben Abend in ihrer Heimat an. Die nächsten 3 oder 4 Tage verbrachten sie mit Vorbereitungen für ihren Besuch in dem Wahlflecken Eaton's Hill. Da jedoch der Bericht über fast alles, was auf dieses wichtige Unternehmen Bezug hat, ein gesondertes Kapitel erheischt, so begnügen wir uns in den Schlusszeilen des Gegenwärtigen, die weitere Geschichte der antiquarischen Entdeckung in aller Kürze mitzuteilen. Aus den Clubverhandlungen erhält, dass Herr Pickwick in einer den Abend nach seiner Zurückkehr abgehaltenen Generalversammlung eine Vorlesung über seinen Fund hielt, in welcher er viele scharfsinnige und gelehrte Hypothesen über die Bedeutung der Inschrift preisgab. Es wird daselbst auch mitgeteilt, dass ein geschickter Künstler eine getreue Zeichnung der Merkwürdigkeit gefertigt und dieselbe lithografiert hatte, um Abdrücke davon der Königlichen Altertumsforschergesellschaft und anderen gelehrten Korporationen zu übersenden. Ein Schritt, der viele neidische und eifersüchtige Federn in Bewegung setzte, wie denn auch Herr Pickwick selbst eine Broschüre erscheinen ließ, in welcher er auf 46 eng bedruckten Seiten 27 verschiedene Erklärungen der Inschrift veröffentlichte. Eine weitere Folge war, dass drei alte Herren ihre erstgeborenen Söhne mit dem Pflichtteil von einem Schilling testamentarisch bedachten, weil sie sich unterfangen hatten, den antiquarischen Wert der Entdeckung in Zweifel zu ziehen. Dass ein enthusiastischer Altertumsfreund aus Verzweiflung, dass er den Sinn der Inschrift nicht zu ergründen vermochte, sich selbst entleibte, dass Herr Pickwick zum Ehrenmitglied von 17 einheimischen und fremden Gesellschaften erwählt wurde und schließlich, dass keine dieser 17 Gesellschaften etwas aus der rätselhaften Schrift zu machen wusste und daher alle darüber einstimmten, dass der Fund ein höchst außerordentlicher wäre. Nur Herr Blotten möge dieser Name der ewigen Verachtung aller Verehrer des Geheimnisvollen und Erhabenen anheimfallen. Wir sagen, nur Herr Blotten unterfing sich mit der Zweifelsucht und Sophistik gemeiner Seelen einen Erklärungsversuch geltend zu machen, der ebenso beschimpfend und lächerlich war. Herr Blotten hatte nämlich erfüllt von dem niedrigen Wunsche, den Glanz des unsterblichen Namens Pickwick zu besudeln, in Person eine Reise nach Cobham gemacht und erlaubte sich nun nach seiner Rückkehr in einer Rede an den Club die sarkastische Bemerkung, dass er den Mann, von welchem der Stein gekauft wurde, gesprochen und dass dieser allerdings über das Alter des Steins keine Auskunft zu geben gewusst, wohl aber das Alter der Inschrift feierlich in Abrede gezogen hätte. Letztere wäre nichts mehr und nichts minder als eine Arbeit, welche er selbst in müßiger Stunde ausgeführt und welche bloß Bill Stump sein Grenzzeichen bedeuten solle, wobei sich der gute Stump mehr an dem Klang der Worte als an die strengen Regeln der Orthographie gehalten hätte. Der Pickwick Club nahm, wie sich von einem so erleuchteten Institute erwarten lässt, diese Erklärung mit der gebührenden Verachtung auf, schloss den übelwollenden und anmaßenden Herrn Blotten aus dem Clubverbande aus und votierte Herrn Pickwick eine goldene Brille zum Beweise seines Vertrauens und der Anerkennung von dessen Verdiensten. Herr Pickwick ließ sich dagegen malen und das Porträt, welches er, wie wir nebenbei bemerken müssen, nicht zerstört zu sehen wünschte, wenn er einige Jahre älter geworden, in dem Versammlungszimmer aufhängen. Herr Blotten war zwar ausgestoßen, aber nicht besiegt. Er schrieb gleichfalls eine Broschüre, dedizierte sie den 17 gelehrten Gesellschaften, wiederholte darin die bereits vermeldeten Angaben und ließ nicht undeutlich merken, dass er die besagten 17 Korporationen für nichts mehr und nichts weniger als für den so viele Narrenverbände halte. Dadurch wurde natürlich die gerechte Entrüstung dieser 17 Gesellschaften geweckt und es erschienen mehrere neue Flugschriften. Die fremden Gelehrtengesellschaften korrespondierten mit den Einheimischen, die Einheimischen übersetzten die Flugschriften der Fremden ins Englische, die Fremden die Flugschriften der Einheimischen in alle nur erdenklichen Sprachen und so begann der berühmte wissenschaftliche Streit, der bei aller Welt unter dem Namen Pickwick-Fehde so berühmt geworden ist. Der nichtswürdige Versuch, Herrn Pickwicks Ruhm zu schmälern, fiel indes auf das Haupt seines boshaften Urhebers zurück. Die 17 gelehrten Gesellschaften erklärten den anmaßenden Blottem für einen unwissenden Intriganten und schickten fleißiger als je Abhandlungen in die Welt. Und bis auf diesen Tag ist der Stein ein unlesbares Monument von Herrn Pickwicks Größe und ein unvergängliches Siegeszeichen über die Kleinlichkeit seiner Feinde. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. März 2025.